und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Aha. Heute ist Montag, der 11. Juni 2018. Neben mir sitzt wie immer der Bömi. Grüß Gott. Und ich bin der Marco, hallo. Ja, für alle, die das Format noch nicht kennen, wir beantworten in jeder Episode eine Frage, die am Ende der vorangegangenen Episode gestellt wurde. Und damit es nicht so langweilig wird, machen wir das abwechselnd. Letztes Mal hast du mir eine Frage beantwortet, Bömi. Mhm. Ich habe dir erklärt, wie denn der Bitcoin funktioniert. Genau. Wir sind leider noch nicht reicher geworden. Irgendwie, wer weiß, ob es gestimmt hat. Nein, wir sind tatsächlich kein Deut reicher, aber um einiges klüger geworden. Reicher an Erfahrung. Ja, reicher an Erfahrung. An Wissen. Und am Ende der letzten Episode hast du mir eine Frage gestellt. Was war, weißt du die noch zufälligerweise? Ja, natürlich. Ich habe dich gefragt, wie denn die EU funktioniert. Ja, und damit hast du natürlich ein Tor aufgestoßen in die Welt des Schmerzes. Nein, jetzt nicht, weil ich die EU kacke finden würde, ganz im Gegenteil, sondern weil, wie du dir ja vorstellen kannst, dass die EU ein sehr vielschichtiges Feld ist, in dem man so recherchieren kann. Ne? Ein sehr komplexes Ökosystem, ja. Genau, und das heißt, ich habe mir redlich Mühe gegeben, deine Frage zu beantworten und möchte beginnen mit einem kleinen Exkurs in die Geschichte der EU. Also erstmal so die Frage für alle, die es vielleicht nicht wissen, was ist denn die EU eigentlich? Naja, die EU ist eine Staatengemeinschaft, ja, so viel ist klar, ist eine Europäische Union, die aktuell aus 28 Mitgliedstaaten besteht. Und das war aber nicht immer so, logischerweise. Und gegründet wurde die EU am 9. Mai 1950. Ja, also ist schon etwas älter. Her, ja. Ja, also wenn ich mich jetzt nicht verrechne, müssten das 68 Jahre sein. Und zwar hat der französische Außenminister Robert Schuman oder Schumann, ich weiß nicht, wie man das spricht. Schumann. die ursprünglich von Jean Monnet entwickelten Gedanken aufgegriffen. Und die Gründung einer europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl vorgeschlagen, kurz EGKS, das merken wir uns jetzt einfach mal. Umgangssprachlich wird das auch als Montanunion bezeichnet, hast du vielleicht schon mal gehört. Ja. Ja? Seitdem wird das Ganze als Schumann-Plan bezeichnet. Ach, das ist dieser Schumann-Plan. Genau, ist aber total unfair, und zwar vor allem diesem Jean Monnet gegenüber, der nämlich diesen Gedanken ursprünglich formuliert hat. Und dieser Jean Monnet war nämlich ein französischer Unternehmer, ein Cognac-Händler, der Wegbereiter der europäischen Einigungsbestrebungen, ohne jemals Politiker im Sinne eines gewählten Mandatsträgers gewesen zu sein. Also der war nie Regierungschef oder auch nur Minister, null, nada. Ja, aber er ist quasi, das ist wie, niemand kennt den zweiten Mann, der den Mond betreten hat. Jean Monnet hat zwar den Gedanken geäußert, ausgesprochen hat ihn aber und offiziell gemacht der Robert Schuman. Das heißt, am 18. April 1951, entschuldige, das war jetzt schon mal falsch, also 1950 wurde der Gedanke formuliert und am 18. April 1951 wurde der Vertrag von Paris unterzeichnet. Und die Gründerländer waren Belgien, Bundesrepublik Deutschland, Frankreich, Italien, Luxemburg und Niederlande, die großen sechs. Ja, und der Gedanke war natürlich, gerade nach dem Trümmern, also in den Trümmern des Zweiten Weltkriegs, durch gleichberechtigte Zusammenarbeit innerhalb einer gemeinsamen Institution den Frieden zwischen den Siegern und den Besiegten quasi in Europa zu sichern und zu wahren. Das war so der Grund. Ja. Aber erstmal war es eine reine Handelsgemeinschaft, Kohle und Stahl, EGKS. Ja? Also 1. April 1951 gilt als Geburtsstunde der EU, also sind 67 Jahre, nicht 68. Weiter wichtiger Meilenstein, wir machen das jetzt ein bisschen schneller, also es gibt natürlich viele Meilensteine, aber 25. März 1957, also knapp 6 Jahre später, unterzeichnen die 6 die sogenannten römischen Verträge zur Errichtung einer europäischen Atom- und Wirtschaftsgemeinschaft. Ja, die Atomgemeinschaft war die Euratom und die Wirtschaftsgemeinschaft war die EWG, also Europäische Wirtschaftsgemeinschaft. Der Vorläufer der EU dann. Genau, und diese drei, also wir haben es im Prinzip ja schon mit drei Verträgen zu tun, ja, der EGKS. Gemeinschaft für Kohle und Stahl, der Euratom und der EWG. Ja. Und letzteres, also gerade diese Wirtschaftsgemeinschaft, sollte eben zum Aufbau eines größeren gemeinsamen Marktes mit einer breiteren Palette an Waren und Dienstleistungen führen. Ganz kurz zwischengehakt, der Euratom-Vertrag, der wird wahrscheinlich darauf abgezielt haben, den atomaren Frieden zu wahren und dass wahrscheinlich Atomkraft nur für wirtschaftliche Zwecke genutzt wird und nicht für kriegerische. Ich gehe mal davon aus, dass es jetzt kein gemeinschaftliches Rüstungsvorhaben war, also sondern eher das Gegenteil. Da habe ich jetzt nicht näher recherchiert, muss ich zugeben. Ja, aber ja, ich denke, dass diese Atomgemeinschaft weniger so gemeinsamer Bau von Atomwaffen, sondern eher gemeinsame Abrüstung war. Oder es war auch eine reine wirtschaftliche, weiß ich jetzt nicht. Kann ich nicht beantworten. Wahrscheinlich für Energiebereitstellung. Oder so. Ich kann es nicht beantworten. Habe ich nicht. Einen großen Konsens. Genau. Ja, jedenfalls gab es dazwischen noch jede Menge weitere große Meilensteine. Aber der nächste große Meilenstein, das begann so mit dem Fall der Berliner Mauer 1989, 1991 die Auflösung der Sowjetunion und quasi so den damit verbundenen Auswirkungen auf die Politik des europäischen Kontinents, mündete letztendlich am 1. November 1993, ein denkwürdiger Tag, der im Dezember 1991 von den Mitgliedstaaten der EWG verhandelte und vom Europäischen Rat angenommene Vertrag von Maastricht tritt in Kraft. Ja, das war der 1. November 1993 und damit wurde die Europäische Union geschaffen, so wie wir sie heute kennen, und eben in den Bereichen Außenpolitik und der inneren Sicherheit sowie der zwischenstaatlichen Zusammenarbeit so ein gemeinschaftliches System eingeführt. Waren das wieder die großen sechs der EWG-Gründung oder waren da jetzt dann noch mehr Mitgliedstaaten mit bei? Zwischenzeitlich waren schon mehr dabei, das habe ich jetzt übersprungen. zwischenzeitlich sind beigetreten, wurden von 6 auf 9 Mitgliedstaaten 1973 bereits, Dänemark, Irland und das Vereinigte Königreich, also Großbritannien, kamen 1973 hinzu. 1981 kam Griechenland als erster Mittelmeerstaat dazu, 1986 Portugal und Spanien. Also waren wir zu dem Zeitpunkt schon, das müsste ich nachzählen, also 9, 10, 11, 12 Mitgliedstaaten zum Zeitpunkt des Maastrichter Vertrags. Ja. 1995 treten Finnland, Österreich und Schweden bei, also sind wir bei 15. Zeitgleich beginnen schon die Vorbereitungen für die bis dato größte EU-Erweiterung. 6 ehemalige Ostblockländer, 3 baltische Staaten, die Teil der Sowjetunion waren, und eine aus dem ehemaligen Jugoslawien hervorgegangene Republik und 2 Mittelmeerländer haben Beitrittsgesuche erstellt. Also willst du die alle wissen? Ja, sag's durch. Bulgarien, Polen, Rumänien, Slowakei, Tschechische Republik, Ungarn, Estland, Lettland, Litauen, Malta, Slowenien, Malta und Zypern haben Antrag gestellt. Dann zieht sich das natürlich immer so ein bisschen hin. Wurden dann am 1. Mai 2014 sind 10 dieser 12 Kandidatenländer beigetreten und 2007 folgten dann Bulgarien und Rumänien. 2004. 2007. Na, weil du 2014 gesagt hast. Ah, ja, genau, 2004. Da habe ich mich vertippt. Du hast vollkommen recht. Also 2004 treten 10 der 12 bei, 2007 Bulgarien und Rumänien folgen. Ja. Also sind wir dann bei mehr wie vorher. Mehr wie vorher. Keiner hat mitgezählt. Vorher waren es schon 15. Dann plus den 12 sind wir bei 27. Genau. Dann nächster denkwürdiger Tag war der 13. Dezember 2007, die Unterzeichnung des Vertrages von Lissabon, der am 1. Dezember 2009 in Kraft tritt, der eine Änderung der bestehenden Verträge mit Regelungen für ein einfacheres und effizienteres Verfahren für gemeinsame Beschlüsse. Also das ist dann nochmal, also das war ja ein Konglomerat aus verschiedenen Verträgen, die da zusammengewürfelt wurden und mit dem Vertrag von Lissabon wurde das Ganze nochmal vereinheitlicht. Ja. 2013 tritt dann Kroatien der EU bei und somit sind es 28 und das ist die aktuelle Zahl. Ja. Aktuell in den Beitrittsverhandlungen schon seit Ewigkeiten gefühlt ist die Türkei. Genau. Im Kandidatenstatus sind Albanien, Mazedonien, Montenegro und Serbien. Mhm. Und ein potenzielles Kandidatenland ist Bosnien und Herzegowina. Mhm. Austrittsverhandlungen laufen derzeit für ein einziges Land. Du weißt welches? England. Genau. Großbritannien. Nämlich Stichwort Brexit. Da bin ich auch gespannt, wie es noch weitergeht, besonders im Hinblick auf Nordirland und Schottland. Ja. Mhm. Weil die ja damit nicht so ganz zufrieden war mit dem Referendum. Schauen wir mal, dass wir vielleicht so wieder sowas kriegen wie mit der Republic of Ireland. Schauen wir mal. Also ich habe jetzt auch nicht in Richtung Brexit nochmal recherchiert, weil wie du dir denken kannst, ist das nochmal eine ganz eigene Hausnummer. Da könnte man eine eigene Folge machen. Ja, natürlich eine eigene Folge machen. So, jetzt fragst du dich natürlich, ja, kann denn jetzt jedes so dahergelaufene Land Mitglied der EU werden? Ja. natürlich ist dem nicht so, nein. Natürlich muss jedes Land bestimmte Beitrittsvoraussetzungen erfüllen. Und diese Beitrittsvoraussetzungen besagen, dass also gemäß des Artikel 49 des Vertrags von Lissabon jeder beitrittswillige Staat die EU-Mitgliedschaft beantragen kann, sofern er die Grundsätze der Freiheit, der Demokratie, der Menschenrechte und Grundfreiheiten sowie der Rechtsstaatlichkeit achtet. Ja, und jetzt siehst du auch schon, warum es bei manchen Ländern nicht so klappt. Also ein bisschen hapert. Genau. Die Beitrittsverhandlungen, die finden zwischen dem Kandidatenland und der Europäischen Kommission als Vertreterin der EU statt, was die Kommission ist, dazu später mehr. Nach dem Abschluss der Verhandlungen müssen die im Rat vereinigten Mitgliedstaaten einstimmig über die Aufnahme des neuen Landes in die EU abstimmen. Okay, also da reicht keine qualifizierte oder sonst einfache nicht. Mehrheit, man muss wirklich einstimmig genau. sein. Genau. Okay. Das Europäische Parlament muss seine Zustimmung erteilen. Ja, was das Europäische Parlament ist, kommen wir dazu. Die brauchen dazu nur eine absolute Mehrheit. Und danach erfolgt die Ratifizierung des Beitrittsvertrags von den Mitgliedstaaten und dem Kandidatenland nach den jeweiligen Verfassungsverfahren. Dann ist es so, dass die Kandidatenländer während der Verhandlungsphase bereits in der Regel Heranführungshilfen erhalten, damit sie ihren wirtschaftlichen Rückstand aufholen können. Also ja? Dass sie quasi größtenteils auch finanziell mal aufschließen können. Genau, also es geht ja in der EU halt um die Gleichstellung, um die Gleichschaltung der Länder, für gleiche Chancen, gleiche finanzielle Marktstellung und da werden halt schon Heranführungshilfen bezahlt. Außerdem bestehen in der Regel Stabilisierungs- und Assoziierungsabkommen mit der EU und im Rahmen dieser Abkommen überwacht die EU quasi unmittelbar die Wirtschafts- und Verwaltungsreformen, die die Kandidatenländer durchführen müssen, um die Voraussetzungen für die EU-Mitgliedschaft zu erfüllen. Das heißt, da werden schon Abkommen geschlossen, sagen, pass auf, liebes Kandidatenland, du musst diese oder jene Reformen anschubsen, um unsere Beitrittsbedingungen zu erfüllen. Und dann werden die im Rahmen dieser Abkommen schon überwacht von der EU. Jetzt kann man sich natürlich auch fragen, wie groß kann oder soll denn die EU letztendlich werden? Ja? Und die meisten sagen natürlich, okay, so ein Land wie Russland wird vermutlich jetzt nicht der EU beitreten. Wohl weniger, ja. Ja. Aber grundsätzlich heißt es, dass jedes europäische Land, das bereit ist, das gesamte EU-Recht zu übernehmen und den Euro einzuführen, eine EU-Mitgliedschaft beantragen darf. Wie ist es dann, weil ja jetzt Länder wie zum Beispiel Dänemark, die sind ja in der EU, haben aber den Euro nicht. Wird es dann bei denen noch irgendwann kommen oder gibt es da Sonderregelungen? Also ich nehme es an. Also es ist in der Tat so, dass nicht jedes EU-Mitgliedsland auch jetzt schon den Euro hat, aber ich glaube, dass es halt mittel- bis langfristig das Ziel ist, dass die den auch einführen. Ich denke, dass halt das eine der Stufen ist des Beitritts. Mhm. So dass also das Endziel quasi das ist, dass halt auch der Euro eingeführt wird. Okay. Ja. Jo, dann kommen wir zu deiner eigentlichen Frage. Ja, wie funktioniert es denn jetzt eigentlich? Wie funktioniert denn jetzt eigentlich die EU? Und wenn man sich mit der Frage beschäftigt, wie die EU funktioniert, muss man sich auch damit beschäftigen, aus was denn die EU eigentlich besteht. Ja? Und die EU besteht aus ein paar Institutionen, ein paar Organen, die ich dir im Nachfolgenden erstmal kurz aufzählen möchte, bevor ich im Einzelnen darauf eingehe, um welche es sich handelt. Zuoberst gibt es den sogenannten Europäischen Rat. Dann gibt es den Rat der Europäischen Union. Aha. Nicht zu verwechseln mit dem Europäischen Rat. Ja, also Judäische Volksfront, Volksfront von Judäa. Zwei Dinge. Genau, also der Rat der Europäischen Union wird auch Ministerrat genannt, da kann man es ein bisschen besser auseinanderhalten. Dann gibt es das Europäische Parlament, es gibt die Europäische Kommission und das sind so die wichtigsten Gesetzgebungsorgane. Daneben gibt es noch den Gerichtshof der Europäischen Union natürlich, ja. Es gibt die Europäische Zentralbank, den Europäischen Rechnungshof, dann noch ein paar so kleinere, wie sagt man, Institutionen wie die Europäische den Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss, den Ausschuss der Regionen sowie die Europäische Investitionsbank, deren Ausschüsse bei der Gesetzgebung zum Beispiel befragt werden und unterstützend zur Seite stehen, ja. Ja, das sind, also mitgezählt, ich glaube, vier große dann waren es noch die drei Zentralbank, Gerichtshof und Rechnungshof waren nochmal drei, also sind sieben große und ein paar kleinere, also 10, ne? Gut, wir fangen an mit dem Europäischen Rat. Und der Europäische Rat, der setzt sich zusammen, also das ist die oberste politische Institution der EU und er besteht aus den Staats- und Regierungschefs aller EU-Mitgliedstaaten sowie dem Präsidenten der Europäischen Kommission. Der Rat kommt normalerweise viermal jährlich in Brüssel zusammen, um die allgemeinen politischen Ziele festzulegen und in wichtigen Fragen Beschlüsse zu fassen, für die auf Ministerebene kein Konsens gefunden werden konnte. Also mit anderen Worten, dieser Europäische Rat, der gibt mal grob die Richtung vor. Mhm. Ja. Und das sind also auch diese sogenannten EU-Gipfel. Ja, die sind es. Ja, okay. Da trifft sich der Europäische Rat, da treffen sich die, wie wir in Bayern sagen, Großkopferten und beraten sich. Ja. Das heißt, darüber hinaus befasst sich dieser Europäische Rat auch im Rahmen der gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik der EU, also einem Mechanismus zur Koordination der Außenpolitik der Mitgliedstaaten, auch mit aktuellen internationalen Problemen. Das machen die. Die Zusammenkünfte, ja, werden auch als EU-Gipfel bezeichnet. Der Europäische Rat hat einen ständigen Präsidenten, dessen Aufgabe es ist, die Arbeit des Europäischen Rats zu koordinieren und seine Kontinuität zu gewährleisten. Und der ständige Präsident wird von einer qualifizierten Mehrheit der Mitglieder für eine Amtszeit von 2,5 Jahren gewählt und kann einmal wieder gewählt werden. Und jetzt die Preisfrage an dich. Wer ist der aktuelle EU-Ratspräsident? Aktuell weiß ich es nicht. Ich weiß nur, dass Martin Schulz vorher war. Nein, falsch. Nein, auch nicht vorher. Auch nicht vorher? Nein, kommen wir gleich. So lang weg. Er war noch nie Ratspräsident, der Martin Schulz. Der EU-Ratspräsident ist Donald Tusk. Ach, das ist Donald Tusk? Ja, das ist der Pole, genau. Der ist aktuell EU-Ratspräsident. Martin Schulz war mal was anderes, kommen wir noch zu. Also, wir halten fest. Jetzt bin ich gespannt. Ja, der Europäische Rat. Ja, also kannst du zumindest schon behaupten, du hättest was dazugelernt, wenn du erfährst, was Martin Schulz war. Wie gesagt, oberste politische Institution, trifft Grundsatzentscheidungen, gibt Richtungen vor verhandelt auch, also berät sich auch in außenpolitischen Fragen. Dann kommt der Rat der Europäischen Union, zweite Institution, oder auch Ministerrat genannt, in dem die Fachminister aus den EU-Mitgliedstaaten vereint sind und der tagt häufig, um politische Entscheidungen zu treffen und EU-Rechtsvorschriften anzunehmen. Und die Mitgliedstaaten führen da im Rat turnusmäßig 6 Monate lang den Vorsitz. Da führt also keine Person den Vorsitz, sondern ein Land, also der Minister eines Landes. Mhm. Aktuell führt Bulgarien den Vorsitz und im zweiten Halbjahr 2018 wird es Österreich sein. An jeder Ratstagung nimmt ein Minister pro Mitgliedsland teil und welche Minister das jeweils sind, hängt vom Thema des Tages ab. Mhm. Das heißt also, wenn es irgendwelche Agrarthemen das ist nicht immer gesagt, aber wenn es irgendwelche der designierte Experte. Genau, also jeweils halt dann der Landwirtschaftsminister, wenn es um Digitales oder Verkehr geht, dann halt der Verkehrsminister etc. Ja, also jeweils ein Minister, fachspezifisch nenne ich es jetzt einfach mal. Und die wichtigste Aufgabe des Rates ist die Verabschiedung von europäischen Rechtsvorschriften. Also die verabschieden letztendlich Verordnungen und die Beschlüsse. Ja. Und in der Regel teilt er sich diese Verantwortung aber mit dem Europäischen Parlament. Ja. Es ist jetzt nicht die alleinige Entscheidungsmacht, wenn es um sowas geht, was das Parlament ist. Kommen wir gleich zu. Der Rat und das Parlament entscheiden auch gemeinsam über den EU-Haushalt, ja, also wo die Kohle hinfließt, die sie einnehmen. Und ferner schließt der Rat internationale Abkommen ab, die von der Kommission ausgehandelt wurden. Ja, Kommission kommt noch, internationale Abkommen werden vom Rat letztendlich abgeschlossen. Und gemäß dem Vertrag von Lissabon beschließt der Rat je nach Thema mit einfacher oder qualifizierter Mehrheit oder einstimmig. Also es gibt drei verschiedene Abstimmungsverfahren. Wie gesagt, einfache Mehrheit, qualifizierte Mehrheit oder einstimmig. Und bei den wichtigen Fragen, zum Beispiel Steuern, Vertragsänderungen, eine neue gemeinsame Politik oder dem Beitritt eines neuen Mitgliedstaats, ist immer Einstimmigkeit erforderlich. Okay, also es kommt immer auf die Schwere der Entscheidung drauf an, genau, welche Mehrheit gefragt ist. Ganz oder genau. Eine Einstimmigkeit. Genau. Okay. Du wirst sehen, das hängt so ein bisschen davon ab. Ich habe ja noch so eine kleine Liste. Da geht es darum, wofür, es gibt halt Entscheidungen, da ist nur die Europäische Union zuständig, es gibt welche, da ist die Europäische Union und die Mitgliedstaaten zuständig und Bereiche, in denen die Mitgliedstaaten zuständig sind und die EU lediglich eine unterstützende oder koordinierende Aufgabe übernehmen kann. Ja, und davon hängt auch so das Ausmaß der Einstimmigkeit quasi ab. Jetzt fragst du dich vielleicht, was ist denn bitteschön eine qualifizierte Mehrheit? Ja. Ja. Ja. Eine qualifizierte Mehrheit ist tatsächlich ein Rechenspiel so ein bisschen. Eine absolute Mehrheit ist klar. Ich weiß nicht, wie viel Prozent, ich habe es jetzt nicht im Kopf, ja, aber ist genauso wie bei uns im Bundestag oder im Bundesrat. Aber eine qualifizierte Mehrheit errechnet sich in der EU seit den Lissabon-Verträgen wie folgt. 55% der Mitgliedstaaten müssen zustimmen und diese Mitgliedstaaten müssen mindestens 65% der Gesamtbevölkerung der EU repräsentieren. Also quasi die große Mehrheit. Genau. Das können halt mehrere kleine sein oder wenige große, aber wir merken uns 55% der Staaten, 65% der Bevölkerung. Das ist die qualifizierte Mehrheit, wann auch immer die jetzt im Laufe. Das ist eine Doppelmehrheit. Genau. Irgendwo. Ja. Also es reicht nicht 55%, sondern die müssen auch noch mindestens 65% der Gesamtbevölkerung vertreten. Ja, also haben wir schon zwei Player, ne? Europäischer Rat und wir nennen es mal Ministerrat. Der dritte im Bunde ist das Europäische Parlament und das ist die Vertretung der Bürgerinnen und Bürger. Das ist das, was du wählst, wenn du zur Europawahl gehst. Du wählst das Europäische Parlament, genau. Und das übt gemeinsam mit dem Rat eben die Legislativ- und Haushaltsbefugnisse aus. Es ist ein gewähltes Organ, es soll die Aktivitäten der EU überwachen und gemeinsam mit dem Rat die Rechtsvorschriften verabschieden. Es wird auch direkt gewählt vom Bürger. Also da ist keiner mehr dann dazwischen, keine Wahlmänner oder nein, irgendwas. Nein, direkt, vom Wahlzettel ins Parlament. Genau, du wählst Mitglieder aus deinem Wahlkreis direkt in die EU, sind namentlich bekannt. Seit 1979 werden die Mitglieder des Europäischen Parlaments, ich nenne es MDEP, weil es ein so langer Name ist, alle 5 Jahre in allgemeiner Wahl direkt gewählt. Das ist die Europawahl. Wann jetzt die nächste ansteht, habe ich nicht recherchiert. Aber ist, glaube ich, in ein oder zwei Jahren. Erzähl weiter, ich gucke. Genau. Und damit, und das finde ich das Bemerkenswerte, ja, bevor du guckst, ist das Europäische Parlament nicht nur das einzig direkt gewählte Organ der Europäischen Union, sondern die einzig direkt gewählte supranationale Institution weltweit. Es gibt nichts Vergleichbares. Mhm. Ja, also die Leute, die du aus deinem Land in dieses Europäische Parlament willst, die stammen ja aus aller EU-Länder sozusagen. Mhm. Ja. Seit der letzten Europawahl umfasst das Parlament regulär 750 Sitze, zuzüglich des Präsidenten, also 751 Abgeordnete. Und da kommt jetzt dieser Martin Schulz ins Spiel, oder? Abwarten. Noch nicht? Mein Gott. Ich bin so schlecht in Politik. Ich habe nicht gesagt, das ist falsch. Also. Und damit die 1,7-fache Anzahl vom Repräsentantenhaus der Vereinigten Staaten. Ja, ist schon eine Hausnummer. Also ist gut, ja. 750, 751 Leute. Das Parlament hat derzeit 8 Fraktionen sowie 21 fraktionslose Abgeordnete. Und in ihren Heimatländern sind diese Abgeordneten Mitglieder in rund 160 verschiedenen nationalen Parteien. Okay. Das ist schon krass. Ne? Ja. Die sich aber auf europäischer Ebene größtenteils zu Europaparteien zusammengeschlossen haben. Und das ist jetzt das, was mich, wo mir persönlich einiges klarer wurde, weil es im Europäischen Parlament so Parteien wie die EVP, die S&D, die EKR, die ALDE, die GUE und die EV und die EFDD und so weiter gibt. Und das sind eben diese europäischen Zusammenschlüsse der jeweils nationalen Parteien, in der wiederum nationale Parteimitglieder drin sitzen. Beispiel die EVP, das ist die größte Fraktion mit 219 Sitzen, das sind die Christdemokraten und die Konservativen. 219 Sitze, davon 34 von der CDU-CSU. Mhm. Aber die werden quasi europaweit zusammengestückelt. Ganz genau. Ah. Das heißt also, alle Christdemokraten, Konservativen haben sich auf Europaebene zur EVP zusammengeschlossen. Ah. 5 von der ÖVP, falls Österreicher zuhören. Die S&D, schwer zu erraten, was sind das? Ja, wahrscheinlich Sozialdemokraten. Ganz genau, die haben 189 Sitze, 27 davon SPD. Und 5 die SPÖ. Ja. Dann gibt es die konservativen EU-Skeptiker, die EKR, sind derzeit 71 Sitze. Da gehört dazu die Freien Wähler und die liberal-konservativen Reformer. Nie gehört. Ja. Mhm. 6 Sitze auch nur. Merkst, nimmt schon radikalst ab. Ja. Ja, du hast immer wieder so diese klassische Zweiteilung eigentlich, Sozialdemokraten und die Konservativen und dann so der Rest. Genau, und der Rest. Rest gehört da jetzt auch die Liberalen und Zentristen dazu. Da ist die FDP dabei. Dann gibt es die Linken, Kommunisten, ja, das ist, da sind die Linken natürlich dabei bei uns. Dann gibt es natürlich die Grünen, da sind die Grünen, die Piraten und auch die ÖDP dabei. Dann gibt es natürlich die EU-Skeptiker und Rechtspopulisten, ja, das ist die EFDD, da ist genau ein Mann von der AfD dabei. Sind insgesamt 45 Sitze, ja. Die Rechtspopulisten und Rechtsextreme, das sind die Blauen. Also ich weiß nicht genau, also du merkst schon, da sind ja auch wieder viele relativ austauschbare dabei. Mhm. Ja, aber dadurch, dass sich halt auf europäischer Ebene wieder neue Parteien gebildet haben, gibt es halt da auch wieder austauschbare oder aus unserer Sicht austauschbare, die natürlich unterschiedliche Standpunkte vertreten und sich deswegen auch zu eigenen Parteien zusammengeschlossen haben. Ja. Und dann gibt es die Fraktionslosen zum Beispiel, da sind dann noch 21 Sitze, da sind dann 21, sind 2 Leute von Die Partei und der NPD, teilen sich das. Ja. Mhm. Also insgesamt sind 96 Sitze deutscher Parteien von diesen 751 im Europaparlament. Ja. Präsident des Europäischen Parlaments ist seit dem 17. Januar 2017 der Antonio Tajani, das ist ein Italiener. Und von 2012 bis 2017 bekleidete Martin Schulz dieses Amt. Das sage ich doch. Ja, ja. Also, wie gesagt, der war Präsident des Europäischen Parlaments. Ja. Und die großen Debatten des Parlaments, an denen grundsätzlich alle Mitglieder teilnehmen, finden in den monatlichen Plenartagungen statt. Und das ist normalerweise in Straßburg. Mhm. Aber ansonsten in Brüssel. Dann gibt es noch eine Konferenz der Präsidenten und die besteht im Grunde nur aus den Fraktionsvorsitzenden. Da werden nicht jedes Mal alle Mitglieder zitiert, sondern nur die Fraktionsvorsitzenden und den Parlamentspräsidenten und die legen im Prinzip die Tagesordnung für die Plenartagungen fest. Ja? Und dann gibt es noch 20 parlamentarische Ausschüsse, die erarbeiten die legislativen Änderungsanträge. Es gibt halt Arbeitsgruppen. Das ist ja nichts anders. Ja. Diese Ausschüsse sind nichts anderes wie Arbeitsgruppen, die sich dann hardcore mit einem Thema auseinandersetzen, um da halt Gesetzestexte oder Entwürfe zu erarbeiten, die dann halt im Parlament diskutiert werden. Die laufende Verwaltung des Parlaments obliegt im Generalsekretariat, das liegt in Luxemburg und in Brüssel. Und die einzelnen Fraktionen haben jeweils wieder eigene Sekretariate, das ist dann hübsch wie im Bundestag. Jetzt habe ich noch was gefunden. Jetzt warte mal. Nee, passt schon. Das Europäische Parlament beteiligt sich auf zweierlei Weise an der Gesetzgebungstätigkeit der EU. Das eine ist im Rahmen des Mitentscheidungsverfahrens. Da entscheidet das Parlament gemeinsam mit dem Rat über die Gesetzgebung in allen Politikbereichen, in denen bei den Abstimmungen im Rat eine qualifizierte Mehrheit notwendig ist. 55-65, wir erinnern uns. Ja, also sobald im Rat Abstimmungen anstehen, zu denen eine qualifizierte Mehrheit notwendig ist, entscheidet das Parlament mit. Ja? Und seit Inkrafttreten des Vertrags von Lissabon betrifft dies tatsächlich 95% der gesetzgeberischen Tätigkeit der EU. Nicht, ja? Also wo Rat und Parlament gemeinsam über die Gesetze entscheiden. Er hat halt doch Tragweite, gell, sowas. Ja. Ja, Rat und Parlament können sich bereits in der ersten Lesung auf einen Standpunkt einigen, dann ist alles in Butter. Haben sie nach der zweiten Lesung keine Einigung erzielt, wird der Vorschlag einem Vermittlungsausschuss vorgelegt. Auch das kennen wir in ähnlicher Form von unserem Bundestag. Dann gibt's. Stopp, darf ich kurz zwischengrätschen, einmal wegen der Wahl. Nächstes Jahr ist wieder Parlamentswahl und zwar voraussichtlich Ende Mai. Ende Mai. Ja. Ja. Können wir wieder wählen. Okay. Also die Wichtigkeit des Parlaments, wie gesagt, ich bin noch nicht ganz am Ende, wird immer deutlicher. Ja. Aber es gibt ein zweites Verfahren, in dem es gibt ja dieses Mitentscheidungsverfahren, das habe ich gerade geschildert, es gibt das Zustimmungsverfahren, in dem das Parlament quasi die von der Kommission ausgehandelten internationalen Abkommen der Europäischen Union ratifiziert. Das ist das Zweite. Also das Mitentscheidungsverfahren, 95%, merken wir uns einfach mal, der Gesetzgebung und dann noch dieses Zustimmungsverfahren, wo die nicht mehr viel machen, als abzunicken. Mhm. Ja, also da werden keine Lesungen mehr veranstaltet oder sowas, wird nur ratifiziert. Dann entscheidet das Europäische Parlament, und das ist nicht ganz unwesentlich, über den gemeinsamen, also mit dem Rat über den EU-Haushalt, kann ihn auch ablehnen. Und es ist durchaus mal vorgekommen. Ja, also wenn das geschieht, muss das gesamte Haushaltsverfahren neu aufgerollt werden. Puh. Also wenn das Parlament sagt, nö, mit der Verteilung der Gelder sind wir nicht einverstanden, alles von vorn. Und über diese Haushaltsbefugnisse nimmt eben das Parlament in ganz erheblichem Maße Einfluss auf die EU-Politik. Also es darf man eben nicht vernachlässigen. Ja? Also wenn in dem Moment, wo das Parlament seine Zustimmung zum Haushalt geben muss, können sie da halt Daumen hoch, Daumen runter. Daumen hoch und Daumen runter. Ganz klar auch die Richtung, also weil der Haushalt bestimmt ja, in welche Richtung die Gelder fließen. Ja? In welchen Bereichen sich die EU in der kommenden Legislaturperiode verstärkt einsetzt. Und dadurch, wenn du sagst als Parlament, die Richtung taugt mir nicht, kannst du maßgeblich die Richtung der Politik in der EU beeinflussen. Nicht zuletzt übt das Europäische Parlament die demokratische Kontrolle über die Union und insbesondere die Europäische Kommission aus. Ja, kommen wir gleich zu. Alle 5 Jahre, wenn eine neue Kommission ernannt wird, kann das kurz vorher neu gewählte Europäische Parlament mit einfacher Mehrheitsentscheidung die oder den vom Europäischen Rat für das Amt des Kommissionspräsidenten nominierten Kandidaten oder Kandidatin bestätigen oder ablehnen. Also das Parlament kann sagen, nö, die Kandidaten taugen wir nicht. Okay. Und in dieser Entscheidung spiegelt sich natürlich auch die Ergebnisse der vorangegangenen Wahl zum Europäischen Parlament wieder. Ja? Bevor es darüber abstimmt, ob die neue Kommission insgesamt bestätigt wird, befragt das Parlament alle vorgeschlagenen Kommissionsmitglieder. Und diese Anhörung führt in der Regel der entsprechende Ausschuss des Europäischen Parlaments durch und alle Anhörungen werden per Webstream über die Website des Europäischen Parlaments auch öffentlich gemacht. Mhm. Das heißt, also wenn jeder Kommission kann mitgucken. Wenn die Kandidaten für die Europäische Kommission befragt, dafür gibt es, das wird jetzt nicht vor allen 751 Parlamentsabgeordneten gemacht, sondern da gibt es einen Ausschuss, aber das wird live übertragen, ja, und die können die ablehnen. Auch wichtig, das Europäische Parlament, wie gesagt, wir reden hier von einer Bürgervertretung. 750 Menschen aus allen europäischen Mitgliedstaaten hat das Recht, der Kommission, also die Kommission, die Europäische Kommission, jederzeit mit einem Misstrauensantrag zum Rücktritt zu bewegen. Zu zwingen. Mhm, ja? Zwei Drittel Mehrheit erforderlich. Durch mündliche und schriftliche Anfragen an die Kommission und den Rat überwacht das Parlament außerdem die laufende Verwaltung der EU-Politik. Also die können tatsächlich nachbohren. Also die haben letztlich enormen Einfluss da oben. Und jetzt kommt das Interessante eigentlich, ja. Im Europäischen Parlament, du erinnerst dich doch noch, um die an die Diskussion bei der letzten Regierungsbildung in puncto Minderheitsregierung. Mhm. Ja, also da ging es doch immer um große Koalition, Jamaika, bla bla bla. Und da wurde doch auch viel die Minderheitsregierung diskutiert. Weißt du noch, was denn eine Minderheitsregierung auszeichnet? Ich hatte es damals gewusst, aber bin jetzt gerade nicht, okay. Hab's gerade nicht aufgefallen. Also eine Minderheitsregierung zeichnet ja aus, dass anders als das Europäische Parlament trägt die Eigenschaften einer Minderheitsregierung. Und zwar, weil im typischen Gegensatz zu den Regierungs- und Oppositionsfraktionen der nationalen Länder, ja, fehlt normalerweise ein loyal, also fehlt eine Regierungsfraktion, die normalerweise loyal zur Regierung steht. Mhm. Sowas gibt es da nicht. Das heißt, also so eine Regierungsfraktion ist ja, also wie jetzt die große, also die Koalition steht ja loyal der Regierung gegenüber und stimmt deren Gesetzesentwürfe zu oder unterstützt die. Und das gibt's da nicht. Das heißt, im Europäischen Parlament bilden sich je nach Abstimmungsthema wechselnde Mehrheiten. Und dies bewirkt auch, dass die einzelnen Europaabgeordneten unabhängiger sind und mit Verhandlungsgeschick und Sachkenntnis größeren Einfluss auf die EU-Gesetzgebung haben, als es die Abgeordneten nationaler Parlamente, als es denen möglich ist. Ja, aber die müssen letztlich ihrer Partei Die haben halt Fraktionszwang. Nachgehen, ja. Ja, die mögen ja auch Fraktionszwang haben, aber es sind viel, viel mehr Fraktionen. Und jede Fraktion oder die müssen sich für ihre Vorschläge Mehrheiten suchen. Mhm. Und das ist ein ziemlich anstrengender Job. Werbegeschichte. Ja. Aus einem guten PR-Berater. Genau. Ah. Und das zeichnet eben auch das Europäische Parlament aus, das eben ganz klar die Eigenschaften einer Minderheitenregierung hat, weil es eben keine Regierung im klassischen Sinne gibt, sondern weil sich immer erstmal Mehrheiten bilden müssen. Also quasi mehr Demokratisierung mit weniger Zwang. Ganz genau. Und viele sind ja auch der Meinung, dass quasi eine Minderheitenregierung auch Deutschland ganz gut getan hätte. Ja. Also, der dritte Player haben wir jetzt. Ja. Wir haben den Europäischen Rat, Regierungschefs. Wir haben den Rat der Europäischen Union, bestehend aus den Ministern. Wir haben das Europäische Parlament, bestehend aus 750 Sitzen, Bürgerinnen und Bürger. Und dann fehlt uns noch die Europäische Kommission. Und die Europäische Kommission vertritt das gemeinsame Interesse der EU und ist das wichtigste Exekutivorgan. Und sie erarbeitet Vorschläge für neue Rechtsvorschriften und sorgt dafür, dass die Politik der EU ordnungsgemäß umgesetzt wird. Nur die Kommission hat das Recht, Vorschläge für neue Rechtsvorschriften der EU zu erarbeiten, die sie dann an den Rat und das Parlament zur Erörterung und Annahme übermittelt. Dort werden dann Mehrheiten gebildet und abgestimmt, diskutiert, gemacht wird oder nicht. Gemacht, okay. Ja. Aber die haben quasi nur diese erstellende Funktion. Mhm. Also die können nicht drüber entscheiden, es wird so durchgesetzt oder nicht, das machen die anderen. Nein, die erstellen und kommen wir gleich zu überwachen die Einhaltung, wenn es denn Beschluss ist, aber die Abstimmung geht an den Rat und ans Parlament. Die Kommissionsmitglieder, auch als Kommissarinnen und Kommissare bezeichnet, werden im Einvernehmen zwischen den Mitgliedstaaten für eine 5-jährige Amtszeit benannt und vom Europäischen Parlament bestätigt. Da haben wir wieder das Ding, das Europäische Parlament kann einzelne Mitglieder ablehnen oder denen zustimmen, interviewt die alle, beziehungsweise die Kommission, bevor sie sagt, ja, ist gut oder ist nicht gut. Ja, es werden Kandidaten aufgestellt. Die Kommission ist gegenüber dem Parlament verantwortlich und die gesamte Kommission muss zurücktreten, wenn das Parlament ihr Misstrauensvotum ausspricht, hatten wir schon. Das ist, die Europäische Kommission besteht aus einem Kommissionsmitglied aus jedem EU-Mitgliedstaat, einschließlich des Präsidenten der Kommission und des Hohen Vertreters der Union für Außen- und Sicherheitspolitik, der zugleich einer der Vizepräsidenten ist. Der Kommissionspräsident wird vom Europäischen Rat nominiert und durch das Europäische Parlament für 5 Jahre gewählt. Das ist interessant, ne? Also, wir halten fest, alles verkettet. Die Kommissionsmitglieder besteht aus einer Person pro Mitgliedstaat, wird von den Mitgliedstaaten benannt. Die sagen halt, wir hätten gerne den in der Kommission. Die Vorschläge müssen aber vom Parlament bestätigt werden, die interviewen. Der Präsident wird vom Rat, also den Ministern, Nee, Quatsch. Europäische Rat ist, sind die Regierungschefs. Mhm. Der Kommissionspräsident wird von Regierungschefs nominiert, muss aber vom Parlament letztendlich abgesegnet werden. Gewählt werden. Okay. Genau. Heieiei. Heieiei. Ja, ja. Gut, also die Kommission gibt die Leitlinien der Kommissionsarbeit, also der Präsident gibt die Leitlinien der Kommissionsarbeit vor und soll für eine effektive und kollegiale Arbeitsorganisation der Kommission sorgen. Also brauchst du halt einen Chef. Mhm. Ja, du brauchst halt einen, der sagt, wo es lang geht. Du hast halt 28 Köpfe da sitzen. Das muss ja alles seine geordneten Bahnen laufen. Als Oberhaupt der Exekutive ist sein Amt mit dem eines Regierungschefs auf nationaler Ebene zu vergleichen. Ja, also das ist quasi Chefe. Ja. Derzeitiger Amtsinhaber ist Jean-Claude Juncker. Das ist der aktuelle Präsident der Kommission. Die Kommission genießt in der Ausübung ihrer Befugnisse große Unabhängigkeit und ihre Aufgabe ist es, das gemeinsame Interesse zu wahren. Das heißt, sie darf von den nationalen Regierungen keinerlei Weisungen entgegennehmen. Mhm. Als ich das gelesen habe, habe ich mir gesagt, ja, das liest sich ja erstmal voll super. Letztendlich werden diese Kommissionsmitglieder aber von den Mitgliedstaaten benannt und die werden sich natürlich Leute aussuchen, die in ihrem Sinne handeln. Klar. Ja, aber eigentlich sind sie dem europäischen Verträgen und dem europäischen Gedanken verschrieben. Mhm. Das heißt, also sie handeln eigentlich in Unabhängigkeit. Eigentlich sollen sie im Sinne der Union handeln. Mhm. Und nicht, ja, und nicht im Sinne Vertretern ihrer, gegenüber. Genau, nicht im Sinne ihrer nationalen Regierungen. Als Hüterin der Verträge, so wird es bezeichnet, hat sie sicherzustellen, dass die von Rat und Parlament verabschiedeten Rechtsvorschriften in den Mitgliedstaaten umgesetzt werden. Also die sorgen dafür, dass das auch durchgeführt wird, was die beschließen. Was die da beschließen, genau. Ist dies nicht der Fall, ja? Dann kann die Kommission den zuwiderhandelnden Mitgliedstaaten vor den Gerichtshof der Europäischen Union verklagen. Ja, also wenn die EU halt Rechtsvorschriften erlässt, dann ist das Gesetz. Als Exekutive der EU setzt die Kommission die Ratsbeschlüsse um, beispielsweise in der gemeinsamen Agrarpolitik. Also das, was der Rat beschließt, setzt die Kommission um. Letztendlich denke ich mir, stelle ich mir das halt so vor, dass die Mitglieder der Kommission dann halt an ihre Die sind halt sehr regierungsnah. Natürlich sind die ihren nationalen Regierungen sehr nah, weil die müssen dann sagen, pass mal auf Leute, ihr habt jetzt hier diesen Beschluss umzusetzen. Sie verfügt über einen großen Spielraum zur Abwicklung der gemeinsamen EU-Politiken, zum Beispiel in den Bereichen Forschung und Technologie, Entwicklungshilfe, Regionalpolitik. Und dazu gehört auch die Verwaltung der entsprechenden Haushaltsmittel. Also vom Rat und vom Parlament verabschiedete Haushalt, darüber können die verfügen. Mhm, ja. Unterstützt werden die Kommissionsmitglieder von Beamten, natürlich, die in 44 Generaldirektionen bzw. Diensten hauptsächlich in Brüssel und Luxemburg arbeiten. Ja, jeder, der sich fragt, okay, also die 750 Leute, die muss man erstmal irgendwo unterbringen. Dann hat man irgendwie noch 28 Regierungschefs, die sich hin und wieder treffen, 28 Minister, die sich hin und wieder treffen, 28 Kommissionsmitglieder, die sich hin und wieder treffen. Wozu und alles in der Welt brauchen die so einen großen Bunker? Das liegt natürlich daran, dass die halt auch Sekretariate und Generaldirektionen und da hängen noch diverse Leute mehr Mitarbeiter haben. Also jeder Parlamentsabgeordnete hat da natürlich seine Mitarbeiter. Ja, jede Fraktion hat ihre Mitarbeiter. Das besteht nicht nur aus den Leuten im Parlament. Ja, ja, wenn da jeder so 3-4 hat, dann bist du gleich mal bei knapp 3000 Leuten. Ja. Also irgendwie, glaube ich, habe ich irgendwo eine Statistik gesehen. Also ich glaube, der EU-Apparat irgendwie, wir lassen ihn mal als 40.000 Leuten bestehen. Aber die, weiß nicht, die der öffentliche Verwaltung von Berlin hat irgendwie schon 140.000 Angestellte. Mhm. Also insofern, Peanuts. Bestimmte spezifische Aufgaben übernehmen außerdem Ämter und Agenturen, die ihren Sitz in anderen europäischen Städten haben. Also es sind dann wieder Auftragnehmer letztendlich. Ja. Das waren die großen vier, ja, die mit der Gesetzgebung zu tun haben, die wir auch nochmal kurz beleuchten werden, aber das war's mal grob, ne? Bringst du noch zusammen? Europäischer Rat. Genau. Rat der Europäischen Union. Mhm. Der Ministerrat. Ministerrat, Kommission und Parlament. Ganz genau, Parlament und Kommission in der Reihenfolge. In der absteigenden Reihenfolge. Ja, genau. Wobei die Kommission eigentlich das Wichtigste ist. Ja. Also die Großkopfen sind zwar ganz oben, aber das Kommission, Wichtigste ist ganz unten. Die entscheidet. Ja, genau. Oder überwacht. Gut. Das sind die im Prinzip die Organe, die Institutionen, die maßgeblich an Gesetzgebungsverfahren beteiligt sind. Mal mehr und mal weniger. Dann gibt es natürlich noch andere Institutionen, von denen man gehört hat. Allen voran natürlich der Gerichtshof der Europäischen Union, der EuGH. Der sitzt in Luxemburg. Luxemburg. Genau. Besteht aus jeweils einem Richter aus den EU-Mitgliedstaaten und den Richtern stehen 9 Generalanwälte zur Seite. Also 9 mal 28. Genau. Oder insgesamt 9. Nein, insgesamt 9. Insgesamt 9. Sie werden einvernehmlich von den Regierungen der Mitgliedstaaten für eine Amtszeit von 6 Jahren ernannt. Also jeder Mitgliedstaat schlägt einen vor und alle müssen ihm zustimmen. Ja, das ist ganz so einfach. Eine Wiederernennung ist möglich. Die Unabhängigkeit ist garantiert. Ja, dass da niemand reinfuschen darf. Und die Aufgabe des Gerichtshofes ist es, darüber zu wachen, dass das EU-Recht eingehalten wird. Ach. Und die Verträge korrekt ausgelegt und angewendet werden. Klar. Ne? Also Europäischer Gerichtshof kommt halt immer dann ins Spiel. Also wie gesagt, die Kommission kann Mitgliedsländer verklagen vor dem EuGH, wenn die Gesetzgebung nicht eingehalten wird. Also immer, wenn es um europäisches Recht geht, ist der Europäische Gerichtshof gefragt. Dann gibt es natürlich noch eine Institution, die jedem von uns geläufig sein dürfte, und zwar die EZB, die Europäische Zentralbank, die für die Verwaltung des Euro und die Währungspolitik der EU verantwortlich ist. Die Hauptaufgaben sind die Wahrung der Preisstabilität im EU-Raum und die Bankenaufsicht. Bei letztem Mal habe ich mir gedacht, na, das hat ja super funktioniert. Präsident der EZB ist seit 2011 der italienische Wirtschaftswissenschaftler Mario Draghi. Mario Draghi, ganz genau. Aber sitzt, der hat es jetzt auch bald hinter sich, gell? Sitzt wo die Europäische Zentralbank? Frankfurt. Ganz genau. Dann gibt es noch den 1975 erstmals errichteten Europäischen Rechnungshof. Der sitzt in Luxemburg, setzt sich wieder mal aus einem Mitglied je EU-Mitgliedstaat zusammen und die Mitglieder werden einvernehmlich von den EU-Mitgliedstaaten nach Anhörung des Europäischen Parlaments für eine Amtszeit von 6 Jahren ernannt. Und der Rechnungshof, der prüft halt die Recht und Ordnungsmäßigkeit der Ein- und Ausgaben, wie es halt ein Rechnungshof so macht, ne? Und vergewissert sich, dass der EU-Haushalt auch wirtschaftlich geführt wird. Der guckt halt den Leuten, die das Geld ausgeben, auf die Finger. Ja. Jetzt trockne ich ein bisschen aus. Dann gibt es noch 3 Einrichtungen, die ich schon mal genannt habe. Die habe ich jetzt aber nicht näher recherchiert. Sind mir ein paar Mal untergekommen, der Europäische Wirtschafts- und Sozialausschuss, der Ausschuss der Regionen sowie die Europäische Investitionsbank, deren Aufgabe, denke ich, schon so ein bisschen aus dem Titel hervorgeht. Also gerade wenn es halt um die Unterstützung der Regionen geht, also um des ländlichen Bereichs, Europäische Wirtschafts- und Sozialausschuss und Investitionsbank halt, wenn es um Forschungsinvestitionen dergleichen geht. Also gibt's auch noch. Insgesamt sind es 10, 7 wichtigsten, 4 Gesetzgebungsorgane. Das merkt man sich einfach mal so, ja. Also 10, 7, 4. Das ist eine Zahl. Und 55, 65 mit der qualifizierten Mehrheit. Ja, wenn es jetzt darum geht, wie funktioniert denn die EU, jetzt kann man sich natürlich groß und breit darüber auslassen, was die EU alles so macht, was die EU alles so unterstützt und in welchen Bereichen sie tätig ist. Ich habe da noch zum Schluss einen kleinen Einspieler für euch, für dich auch. Du kennst ihn vielleicht schon, wo es halt darum geht, was die EU so ein bisschen für uns bringt eigentlich, was macht die denn eigentlich. Das will ich jetzt eigentlich nicht näher beleuchten, weil ich habe mir, das werdet ihr auch in den Shownotes wiederfinden, wie nennt man das? Infobroschüre, ein Pamphlet. Eine Broschüre ist ein bisschen untertrieben. Das Ding hat nämlich 43 Seiten, nennt sich Europa in 12 Lektionen, ist erhältlich beim Amt für Veröffentlichung der Europäischen Union, ist verlinkt, könnt ihr als PDF angucken, könnt ihr euch auch für irgendwie 2,50 Euro als Print schicken lassen, was ich getan habe. Und da ist nochmal ganz groß und breit aufgeführt, sehr, sehr interessante Lektüre übrigens, wo sich die EU halt überall betätigt und was die EU alles schon erreicht hat und was sie noch erreichen möchte und so weiter. Mir geht es jetzt eigentlich nur mal kurz darum zu erläutern, wie verabschiedet denn die EU letztendlich Richtlinien, also Gesetze? Woher kommen die? Ja? Ich glaube, ganz wichtig zu verstehen ist immer, und das ist mir jetzt in der Vorbereitung auch so deutlich geworden ist, wenn du oder ich oder irgendjemand hier in Deutschland von wegen Scheiß EU schimpft, Ja, also das hört man ja hin und wieder, oh, die EU schon wieder und immer mit ihren Vorschriften, ne, und ein Ding. Man muss sich immer darüber im Klaren sein, dass das EU-Parlament eine gewählte Bürgervertretung ist. Das heißt also, auf die EU zu schimpfen, ist genauso wie auf die Regierung zu schimpfen und immer dasselbe zu wählen. Ja. Punkt. Ja, also das Europäische Parlament hat ein großes Gewicht in der EU. Und ich kann das aber vielleicht auch gar nicht wissen. Ja, genau. Das ist halt das, wenn man sich nicht damit beschäftigt, weiß man es nicht. Ich habe es jetzt auch nicht gewusst, bevor du es nicht erklärt hast, dass das Parlament wirklich erstmal direkt ist und eben so ein Gewicht hat. Genau. Und das sollte man eigentlich so mit seiner Wählerstimme auch entsprechendes Gewicht verleihen. Wer geht denn zur Europawahl? Musst dir mal die Wahlbeteiligung bei Europawahl anzeigen. Das ist ein Witz, oder? Angucken. Und trotzdem, wie gesagt, das Europa ist extrem wichtig für unseren Kontinent. Ja? Und dass man mit dem Europäischen Parlament eben maßgeblich die Richtung Europas beeinflussen kann, das, glaube ich, muss erstmal so ein bisschen unter die Hirnrinden sickern. Ja? Das heißt, wie gesagt, die EU kann ich so nicht akzeptieren, wenn jemand nicht zur Europawahl geht oder sich nicht für die Europawahl interessiert. Genauso wie jemand, der ständig CDU, CSU wählt und sagt, oh, die Regierung, ey. Ja? Ist genau das gleiche Schema. So. Aber das nur vorweg. Grundsätzlich gibt es zwei Arten von EU-Gesetzen, hast du bestimmt schon mal gehört. Es gibt Richtlinien und es gibt Verordnungen. Dreimal darfst du raten, was die DSGVO ist. Richtlinie. Verordnung? Ja. Es ist so spät heute schon und wir sind den ganzen Tag schon unterwegs. Ja, komm. Ich bin um 6 aufgestanden. Es ist mehr wie 12 Stunden. Ja, also es gibt zwei Arten von EU-Gesetzen, Richtlinien und Verordnungen. Ja. Richtlinien sind Rahmengesetze der EU und sie stellen eine politische Forderung an die Gemeinschaft und müssen von den nationalen Parlamenten der Mitgliedstaaten innerhalb einer gesetzten Frist in nationales Recht umgesetzt werden. Das ist im Prinzip, naja, wie gesagt, und Richtlinien sind da noch sehr grob. Richtlinie heißt ja Richtlinie. Das heißt also, wir geben dir grob die Richtung vor und wie du das jetzt konkret in deinem Land ausgestaltest, ist mir im Prinzip wurscht, aber du musst es innerhalb der Zeit XY machen. Ja, leider habe ich jetzt nicht recherchiert, da war ich nämlich auch schon etwas müde, was die letzte bekannte Richtlinie war. Ja, aber die letzte bekannte Verordnung kennt jeder, das ist nämlich die erst kürzlich in Kraft getreten ist, das ist die Datenschutzgrundverordnung. Waren die letzten Richtlinien, wie ist denn mit dem Ausland-Roaming? War das eine Verordnung oder eine Richtlinie? Weiß ich eben nicht mehr. Ging auch vom EuGH aus, gell? Ja, ja. Also vom Europäischen Parlament. Ja, ging auch von der EU aus. Kannst ja mal googeln, was ich war. Ich guck, ja. Verordnungen sind dagegen tatsächlich EU-Gesetze, ja, und die sofort und unmittelbar in allen Mitgliedstaaten gelten. Sofort und unmittelbar ist dabei ein dehnbarer Begriff, weil auch die Datenschutzgrundverordnung zum Beispiel schon vor 2 Jahren beschlossen wurde, vor einem Jahr gültig und wurde und vor einem Jahr und jetzt am Ende Mai in Kraft getreten ist. Also wir sprechen hier von 2 Jahren von ist beschlossen bis hin zu tritt in Kraft. Ja. Also so viel zum Thema sofort. Jedes Gesetz braucht wiederum Bestimmungen, an die sich die Verwaltung bei den Ausführungen halten muss. Und das Verwirrende ist, dass diese Bestimmungen zu einer Verordnung heißen auch Verordnungen. Mhm. Ja? Also eine Verordnung der EU ist im Prinzip Gesetz und zu diesem Gesetz gibt es natürlich Durchführungsbestimmungen und der Rat ermächtigt quasi die Kommission, solche Verordnungen zu erlassen, kann sich dieses Recht aber auch selbst vorbehalten. Also mit anderen Worten, sie sagen, wir wollen strengeren Datenschutz, erarbeiten die DSGVO und sagen, hier, liebe Kommission, erarbeite doch für die einzelnen Länder doch mal Durchführungsbestimmungen, wie sie das konkret umzusetzen haben. Die Regierungen können sich in jedem Fall ein Mitspracherecht einräumen. Das heißt, Beamte aus nationalen Ministerien bilden Ausschüsse, die der Kommission bei der Formulierung dieser Verordnungen zur Seite stehen. Und da ist meiner Meinung nach so ein bisschen die Gefahr, dass solche Gesetze dann verwässert werden. Ja, also das heißt, die nationalen Ministerien können, Beamte aus den nationalen Ministerien können Ausschüsse bilden und die können der Kommission bei der Formulierung zur Seite stehen, was mit anderen Worten ja heißt, wie wir könnten diese Formulierungen, diese Durchführungsbestimmungen so zu unseren Gunsten nochmal auslegen. Okay. Darüber hinaus gibt es in den derzeit geltenden Verträgen, wir erinnern uns, es sind ja immer noch mehrere, trotz allem, obwohl wir von einer EU sprechen, basiert das Ganze auf mehreren Verträgen, eine weitere Reihe von Rechtsinstrumenten, zum Beispiel den Beschluss und den Rahmenbeschluss, der bei polizeilichen und justiziellen Zusammenarbeiten und in Strafsachen gilt, oder die gemeinsamen Aktionen und Standpunkte in der Innen- und Außenpolitik. Ja, das sind mal so ein bisschen anders, aber so mal grundlegend die Gesetzgebung. Also gibt diese zwei Arten von Gesetze, die aus der EU hervorgehen, und das sind Richtlinien und Verordnungen. Das merken wir uns einfach mal. Ja. Und das Europäische Parlament hat eben dabei das war der letzte Punkt. Entschuldigung, passt schon. Vergiss es. Wenn es der letzte Punkt war, die Roaming-Gebühren waren tatsächlich eine Verordnung, während hingegen eine der letzteren bekannten Richtlinien von der EU die Fernabsatzrichtlinie war. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, zur Stärkung der Käuferrechte bei Internetkauf. Verbraucherschutz. Also Amazon, eBay, dass man da eben mal ganz grob gesagt leichte Rückgaberechte hat. Dass du, also soweit ich das mal damals mitgekriegt habe, war es ja so, dass mit dieser Richtlinie ja letztlich der Onlinehandel mehr oder weniger dazu gezwungen ist, jegliche Produkte zurücknehmen muss, die du im Onlinehandel kaufst, aus dem Grund, weil du als Verbraucher, wenn du online bestellst, die nicht anschauen kannst. Du siehst nicht, was du vor dir hast, und kaufst letztlich irgendwo die Katze im Sack, und damit kannst du nicht entscheiden, okay, ist es jetzt gut? Kann ich es hernehmen? Ist es für mich in Ordnung? Deswegen ist der Onlinehandel jetzt dazu aufgerufen oder gezwungen, durch diese Richtlinie in dem Fall, dass er diese Produkte zurücknehmen muss. Ja, genau. Und bestes Beispiel Matratzen oder Unterwäsche. Und ich habe das halt immer so verstanden, dass eine Richtlinie halt eben den Mitgliedstaaten Zeit gibt, das selber auszugestalten, und eine Verordnung halt schon eine sehr endgültige Sache ist. Ja. Da gibt es dann konkrete Anweisungen, wie das zu machen ist. Also das ist, glaube ich, so habe ich das verstanden. Ja, Richtlinie heißt, da musst du hin, such dir aus, wie du es machst. Am Schluss muss das rauskommen. Verordnung heißt, da musst du hin, so musst du es machen. Genau. Mach. Ja. So. Gesetzgeber ist also das Parlament und der Ministerrat. Also in der EU ist die Gesetzgebung Aufgabe des sogenannten institutionellen Dreiecks, ja. Und das sind die beiden europäischen Organe, Kommission und Parlament, sowie eben der Ministerrat. Das sind die drei, ja. Wie gesagt, der Europäische Rat selber, der macht da im Tagesgeschäft nicht viel. Der gibt halt mal grob die Linie vor. Die Kommission formuliert es aus und das Parlament entscheidet es. Genau. Das heißt, also die beiden Organe, Kommission und Parlament sowie der Ministerrat, in dem die regierenden Minister der Ministermitgliedstaaten das Sagen haben. Ne? Für die meisten Politikbereiche schreibt der Vertrag das Mitentscheidungsverfahren vor. Das heißt, der Parlament und das Rat erlassen dabei gemeinsam die Gesetze, und die Vorschläge entwirft in der Regel die Kommission. Das ist genauso, wie wir hatten. Ne? Also wie gesagt, Gesetze kommen immer aus der Kommission, werden dem Rat und dem Parlament vorgelegt, und dort werden sie dann erlassen und ausformuliert, beschlossen. Ne? Mhm. Rat und Parlament können aber auch die Kommission auffordern. Also die können die ein bisschen anpieksen. Wenn die Rat und Parlament der Meinung sind, es müsste sich dahingehend was tun, dann können die Kommission im Prinzip so ein bisschen dazu drängen, einen Vorschlag zu erarbeiten. Mhm. Ne? Aber so der Weg, Kommission, Parlament und Rat, die das Gesetz letztendlich verabschieden. Und natürlich, man sagt das immer so leicht. Ja? Man muss sich das wirklich einfach mal so ein bisschen sich mal zurücklehnen und sich mal vorstellen, du hast 751 Menschen, sagen wir mal 750 Menschen aus 28 Mitgliedsländern unterschiedlicher Fraktionen, also unterschiedlicher politischer Gesinnung. Mhm. 750. Da ist natürlich eine gewisse Diversität da. Ja, das heißt also, natürlich müssen die sich auf den kleinsten gemeinsamen Nenner einigen. Die brauchen natürlich eine Mehrheit, meistens eine qualifizierte, 55, 65. Aber selbst diese Mehrheiten sind wahrscheinlich relativ schwer zu bekommen. Mhm. Und demnach werden natürlich Gesetze schon so formuliert, dass du halt auch Mehrheiten bekommen kannst. Und deswegen sind halt auch manche EU-Verordnungen vielleicht nicht ganz so resolut, nicht ganz so durchschlagend, wie man sich das vielleicht als Bürger manchmal wünschen würde. Hm. Aber da muss man sich immer vor Augen halten. Wird wahrscheinlich nicht durchgehen so. Genau, dass die EU eben ein Konglomerat aus 28 Nationen unterschiedlicher politischer Richtungen besteht. Und du für ein Vorhaben eine Mehrheit finden musst und dass es oftmals besser ist, irgendwo mal den Fuß in die Tür zu bekommen, als gleich durch die Tür gehen zu können. Und das ist, glaube ich, auch so ein Ding, wo man sagt, ah, was haben sie denn jetzt schon wieder verabschiedet? Ich meine, über ein paar so absurde Fälle kann man später nochmal drüber reden, wenn dir noch welche einfallen. Ich habe ein paar im Kopf, die habe ich jetzt nicht notiert. Hat auch seine Hintergründe, woher das kommt, ja. Aber letztendlich ist die EU in ihrer Gesetzgebung natürlich bemüht, in der Europäischen Union eine Gleichheit zu schaffen, einen freien Handel, den Frieden zu wahren, einfach ja, eine Verlässlichkeit zwischen den einzelnen Mitgliedstaaten, eine gemeinsame Außenpolitik, eine gemeinsame Flüchtlingspolitik und Asylpolitik etc. Das funktioniert mal gut, das funktioniert mal schlechter, aber im Grunde ist die Europäische Union aus meiner persönlichen Sicht das einzige Instrument, das Zukunft hat. Also diese Nationalmeierei, wie sie jahrzehntelang gefahren wurde, die wird keine Zukunft haben. Aber ich bin noch gar nicht am Ende. Wir waren noch bei der Gesetzgebung, ja. In vielen Fällen müssen in der Gesetzgebung zwei Ausschüsse mit beratenden Aufgaben gehört werden. Der Wirtschafts- und Sozialausschuss, sind wir wieder bei dem, und der Ausschuss der Regionen. Das heißt also, die Mitglieder beider Ausschüsse werden vom Rat für 4 Jahre ernannt und im Wirtschafts- und Sozialausschuss sitzen halt Vertreter des wirtschaftlichen und sozialen Lebens, Arbeitnehmer, Handwerker, Kaufleute, Landwirte, Freiberufe, und im Ausschuss der Regionen sitzen Vertreter der unteren staatlichen Ebenen, also Länder und Kommunen. Ja, das heißt, es gibt halt einfach Themen und Beschlüsse, wo man sich halt aus solchen Ausschüssen heraus dann nochmal fundiert davon informieren lassen kann. Und das geht's ja letztendlich. Ja, bevor du eine politische Entscheidung triffst, musst du dich ja informieren. Und dafür gibt's halt Ausschüsse. Du kannst ja nicht Hinz und Kunz befragen, sondern du fragst halt die sich auskennen. Und dafür gibt's eben diese. Also jetzt wieder Interessensvertreter. Sozusagen. Ja, Ausschuss der Regionen. Ja, ja, genau. Also da hast du halt dann die Leute drin sitzen, die davon betroffen sind. Letztendlich von solchen Regelungen. Auch das macht's natürlich nicht einfacher. Ja. Also, wie funktioniert das Verfahren nochmal? Je nach Politikfeld kommen die Gesetze und Entscheidungen in Europa auf unterschiedliche Wege zustande. Seit Ratifizierung des Lissabonner Vertrags ist das Mitentscheidungsverfahren ordentliches Gesetzgebungsverfahren in der EU. Hier bestimmen Rat und Parlament gleichberechtigt über Initiativen der Kommission. Neben diesem gängigen Verfahren werden noch weitere angewendet, die sich vor allem in den Fragen unterscheiden, ob die Regierungen einstimmig oder mit Mehrheitsbeschluss Entscheidungen treffen können, beziehungsweise in Bezug auf die Möglichkeiten des Europäischen Parlaments, die Gesetze mitzugestalten und zu beeinflussen. Ja, also ich habe ja schon gesagt, diese Einstimmigkeit oder absolute Mehrheit oder die qualifizierte Mehrheit, das ist so ein bisschen abhängig davon, was letztendlich abgestimmt wird, ja. Hast du an der Stelle noch Fragen zur Gesetzgebung? Momentan nicht. Nee. Geplättet, oder? Ja, es ist viel Info heute. Ja, ja. Du kriegst das volle Breitzeit. Ja, ja. Nee, mir geht es eigentlich nur darum, wenn ich habe ja noch so einen kurzen Abriss, weil ich finde es hochinteressant, für was ist die EU eigentlich zuständig? Ja. Mhm. Ich habe ja schon erwähnt, es gibt ja Bereiche, wo nur die EU zuständig ist, EU und Mitgliedstaaten oder nur die Mitgliedstaaten und die EU als Unterstützung sozusagen oder Koordinierung. Für die Europäische Union ist alleinig zuständig für die Zölle, für die Zollunion, das Wettbewerbsrecht im Binnenmarkt, Währungspolitik natürlich, Erhaltung der biologischen Meeresressourcen im Rahmen der gemeinsamen Fischereipolitik, fand ich auch hochinteressant, oh, okay, dass es die EU macht. Mhm. Die gemeinsame Handelspolitik, Abschluss internationaler Abkommen, wenn diese in den EU-Rechtsvorschriften vorgesehen sind. Ja, also die großen Sachen halt einfach. Das Meer umgibt halt die komplette EU oder einen großen Teil davon. Finde ich ganz interessant. Ja, Nachhaltigkeit letztlich auch. Ja, und wie gesagt, Handelspolitik, Binnenmarkt, Zoll etc., das macht alles die EU. Die Europäische Union und ihre Mitgliedstaaten sind gemeinsam zuständig für den Binnenmarkt, die Aspekte der Sozialpolitik, wie im Vertrag von Lissabon festgelegt, wirtschaftliche und soziale Zusammenarbeit, Landwirtschaft und Fischerei, ausgenommen die Erhaltung der biologischen Meeresressourcen, das war wiederum nur die EU, Umwelt, Verbraucherschutz, Verkehr, transeuropäische Netze, Energie, Schaffung eines Raumes der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts, Aspekte gemeinsamer Sicherheitsanliegen im Bereich der öffentlichen Gesundheit, wie im Vertrag von Lissabon festgelegt, Forschung, technologische Entwicklung und Raumfahrt, Entwicklungszusammenarbeit und humanitäre Hilfe. Das macht also die Europäische Union und gemeinsam mit den Mitgliedstaaten. Und dann gibt es die Dinge, die die Mitgliedstaaten halt für sich noch entscheiden, wo die EU höchstens eine unterstützende oder koordinierende Aufgabe übernimmt. Und das sind die üblichen Schutz und Verbesserung der menschlichen Gesundheit, also Gesundheitswesen, Industrie, Kultur, Tourismus, berufliche Bildung, Jugend und Sport, Zivilschutz und administrative Zusammenarbeit. Nicht mehr so viele. Ja. Ja, also letztendlich kann die EU da schon einiges mitbestimmen. Das ist nicht wenig. Ja, vor allem die zentrale Elemente halt einfach. Ja. Last but not least, bevor wir zum Ende kommen, steht natürlich immer wieder die Frage, wer zahlt? Ja, also wie finanziert sich die EU? Umfassen die Einnahmen der EU unter anderem Beiträge der Mitgliedstaaten, das ist klar. Einfuhrzölle auf nicht in der EU hergestellte Erzeugnisse sowie Geldbußen, die Unternehmen für Verstöße gegen EU-Vorschriften auferlegt werden. Das heißt, die EU-Länder vereinbaren die Höhe des Haushalts und die Modalitäten seiner Finanzierung mehrere Jahre im Voraus. Da wird der Haushalt verabschiedet. Und der EU-Haushalt wird ausschließlich für Wachstum und Beschäftigung eingesetzt. Und das heißt, die Haushaltsmittel werden für Investitionen eingesetzt, um die Ungleichheit, um die wirtschaftlichen Ungleichgewichte in der EU auszugleichen. Also es werden Länder gefördert, die halt schwächer sind. Ja, das ist auch etwas, was ganz zentral für den europäischen Gedanken ist und was halt viele Köpfe einfach nicht reingehen will, dass Europa, genau wie wir Menschen in der Bundesrepublik, eine Solidargemeinschaft sind, wo die Starken für die Schwachen einstehen müssen. Und wenn wir quasi in der globalen Politik irgendwas reißen wollen, dann müssen wir uns gemeinsam stärken. Genau, da muss man halt die Schwachen dazu befähigen, aufzuschließen auf die großen Industrienationen. Ist ja letztlich das Gleiche wie in unserem Gesundheitssystem. Ganz genau. Das ist ein Solidarprinzip. Prinzip, ja. Genau. Und so ist das in der EU auch. Das nennt man auch Kohäsionspolitik. Ja, das heißt, diese Investitionen, die für wirtschaftlichen Ausgleich sorgen sollen. Und dann daneben werden natürlich auch die ländlichen Gebiete in Europa gefördert. Ja, also unsere Landwirte kriegen ja von der EU Zuschüsse, wie du weißt. Ja, kann man jetzt auch halten davon, was man will. Hauptsächlich finanziert sich die EU aus Eigenmitteln zu 98%. Ergänzt doch sonstige Einnahmequellen. Könnt ihr gerne nachgucken. Ich habe einen Link zum EU-Haushalt in den Shownotes. Da steht das nochmal detailliert. Und zwar natürlich auf dem Grundsatz, dass sich Ausgaben und Einnahmen die Waage halten. Ja, also die EU macht keine Miesen. Punkt. Ja, die EU finanziert sich rein aus den Einnahmen, die sie hat. Und der Gesamtbetrag der Eigenmittel für die Deckung der jährlichen Zahlungen darf nicht höher als 1,2% des Bruttonationaleinkommens der EU sein. Genau. Also die früher waren die Beiträge der Mitgliedstaaten hauptsächlich als Ausgleich gedacht. Das ist so wie ein bisschen, musst du dir das vorstellen, wie der Länderausgleich bei uns in der Bundesrepublik, ja, zwischen den Bundesländern. So waren die Beiträge zunächst konzipiert. Mittlerweile ist es die Haupteinnahmequelle der EU. Sie kriegen übrigens auch noch was von der Mehrwertsteuer. Okay. EU-weit. Wie gesagt, da kann man sich da mal in den Haushaltsplan kann man sich da mal einlesen. Jo. Das war's erstmal. Also quasi der Staatsbürger eines jeden Landes finanziert die EU indirekt mit. Natürlich. Es gibt keine direkte Besteuerung für EU-Einnahmen, nein, sondern das wird wahrscheinlich aus dem großen Steuertopf, wird da was abgezwickt und wird dann für EU-Beiträge genommen. Du hast gesagt, die Mehrwertsteuer läuft damit rein. Also das ist letztlich so eine indirekte Finanzierung über den Bürger auch. Ja klar, man mit deinen Steuern finanzierst du ja, genau, den Staat, und der Staat zahlt Mitgliedsbeiträge für die EU, aber natürlich auch durch deinen Konsum und durch den Handel. Ja, daran verdient die EU mit, aber darüber finanziert sich die EU. Ja, also es ist ja ein ganz wichtiges Instrument. Ja, ich hab noch so eine kleine Anekdote, also ein Fun Fact und eine kleine Anekdote. Weißt du zufälligerweise, was die Europahymne ist? Ich glaube, ich habe die mal auf der Trompete gespielt, in der Musikschule. ja, und zwar ist es das Hauptthema Ode an die Freude aus dem letzten Satz der 9. Sinfonie von Ludwig van Beethoven. Da schau her, nicht, dann war es doch was anderes. Ja. Was habe ich denn damals gespielt? Ich weiß nicht mehr. War auch irgendwas mit Europa. Also Ode an die Freude ist Freude schöner Götterfunke. Ja, Tochter aus Elysium, ja. Das ist die Europahymne. Kann man sich auch angucken, anhören, habe ich verlinkt. Mir fällt nur was ein. Ich habe neulich in einer Lokalsendung im Bayerischen Rundfunk einen Beitrag gelesen über gesehen über den Obersten. Und zwar hat man ja schon mitunter mal mitbekommen, dass die EU, da gibt's solche, da werden regionale Produkte geschützt. Hast du schon mal gehört, oder? Also die EU erlässt quasi, ich weiß nicht, ob das Richtlinien oder Verordnungen sind, so, müsste ich jetzt nachgucken, aber sie sorgt halt dafür, dass zum Beispiel jetzt in dem Falle halt ein Oberster, Bayerisches Regionalerzeugnis ist. Ja, ich sag's jetzt mal, also entweder ist es regional geschützt, dass es halt nur aus einer bestimmten Gegend. Parma-Schinken zum Beispiel. Ja, oder halt Nürnberger Rostbratwürste zum Beispiel. Und dann gibt es halt auch die inhaltlich geschützten, also zum Beispiel ein Oberster halt ganz bestimmte Zutaten haben muss in einem ganz bestimmten Mischungsverhältnis, damit egal wo ein Oberster auf der Speisekarte steht, quasi auch immer das Gleiche bekommst. Okay. So. Und da gab es natürlich einen riesen Buhai, ne? Kannst dir vorstellen, diese ganzen bayerischen Gastwirte, die dann halt immer den ranzigen Käse vom Vortag damit reingepackt haben und das als ihr Originalrezept verkauft haben. Nee, lange Rede, kurzer Sinn. Man muss natürlich immer überlegen, wo kommt denn das her? Und das kann ich da schon sagen, wo das herkommt. Das kommt nämlich aus diesem, jetzt habe ich den Namen wieder vergessen, wie diese Vereinigung, diese regionale Dings, die Bums, die da hieß. Oh, fuck. Dieser Ausschuss der Regionen zum Beispiel. Ja, das kannst du mir nicht vorstellen. Kann ich mir nicht vorstellen, dass irgendein Minister im Ministerrat oder im Parlament auf die Idee kommt, hey, lass uns doch mal den Obersten schützen. Sondern da kommt einer aus diesem Ausschuss der Regionen und sagt, hey, der kommt mal aus der Region. Ja, ein anderer kommt nicht auf die Idee und Leidtragende sind halt alle anderen. Ja. Naja, und da gibt es ja auch so komische Verordnungen wie Krümmung diese, wo man sich halt so lustig macht, ne, Krümmung der Gurke und was denn Güteklassen sind und so weiter. Ne? Aber letztendlich geht es ja immer nur um eine Standardisierung. Letztendlich geht es ja nur darum zu sagen, wenn ich Güteklasse 1 kaufe an Gurken hier in Griechenland oder in weiß nicht wo, was heißt das? Wie hat so eine Gurke auszusehen? Ja, und wenn du dann halt einen Krümmungsradius angeben musst, dann ist das halt so. Wie willst du das denn sonst machen? Da kommt die deutsche ISO-Verordnung durch. Schön nach alles nach DIN ISO. Ja, aber gut, du musst es halt irgendwie beschreiben. Ja, dazu, weil du gesagt hast, so ein internationaler oder nationaler, wie auch immer, Standard. Hast du schon mal was vom Big Mac-Index gehört? Nein. Das ist so ähnlich. Big Mac von McDonald's wird tatsächlich auch in der Volkswirtschaft und in der Volkswirtschaftslehre als Indikator für das für den Reichtum eines Landes gesehen. Big Mac ist ja letztlich durch diese McDonald's-Standards muss der überall gleich sein. Das heißt, egal wo du bist du in Singapur, bist du in Berlin oder bist du in New York, ein Big Mac muss immer gleich schmecken. Und das heißt, du hast schon mal, sagen wir mal, ein Gütesiegel für die Qualität, weil die ja international gleich sein muss und vom Geschmack her. Du hast aber auf der ganzen Welt völlig unterschiedliche Preise. Mhm. Das heißt, dieser Big Mac Index ist letztlich ausschlaggebend oder ein Indikator für die Kaufkraft eines Landes. Mhm. Du hast in Deutschland hast einen Big Mac Preis von 3,80 €. Mhm. Während hingegen in Amerika der Big Mac irgendwie 4,50 Dollar kostet, aber in Indien, Vietnam, ja, weiß ich nicht, vielleicht nur 2,50 Dollar. Ja. Das heißt, du kannst da wirklich schön an einem gleichbleibenden Produkt sehen, wie hoch denn die Kaufkraft vom einzelnen Land ist. Mhm. Big Mac Index. Ja, ist auch so eine gewisse Art Standardisierung. Ist zwar, sage ich mal, kein offizieller Standard in dem Sinne, aber er wird sehr oft und sehr gern hergenommen, weil es halt, du hast einfach ein gleichbleibendes Produkt. Ja. Überall. Und so stelle ich mir das mit der EU dann eben so in der Richtung auch. Ja, wie gesagt, das ist die Gesetze, also man muss sich das, ich habe das halt jetzt in der DSGVO, mit der DSGVO so live wieder mitbekommen, wie da die Unkenrufe wieder laut wurden. Aber wenn man sich diesen Apparat der EU einfach mal, und ich hoffe, dass das jetzt meine Ausführungen da zumindest so ansatzweise dazu beigetragen haben, dass man sich das Ausmaß und die Funktion der EU so ein bisschen vorstellen kann. Wenn man sich das vor Augen hält, dann kann man sich natürlich auch erklären, wie die Gesetze zustande kommen und warum sie so aussehen, wie sie aussehen. Und dann weiß man natürlich, dass den Ländern schon noch immer so ein bisschen Teil der Detailarbeit überlassen werden muss, ja, weil du kannst das nicht bis ins Kleinste durchexerzieren. Nee. Ja, und da, wenn dann die Regierung halt einfach auch nicht auch pennt und naja, wie dem auch sei. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich glaube, wir haben erstmal genug EU. ich jedenfalls, mein persönliches Statement ist, ich bin ein ganz großer Fan, ein ganz großer Verfechter der Europäischen Union. Ich habe jetzt besser denn je den Wert der Europäischen Union verstanden und kann euch nur allen raten, geht zur Europawahl. Geht wählen, auf jeden Fall, unabhängig von Europawahl, alle Wahlen, die stattfinden, sowieso, sollte man grundsätzlich mitmachen, einfach um nicht die Stimmen zu verschenken. Ganz genau, das sowieso, wählen, aber auch ganz wichtig, nicht vernachlässigen, die Europawahl ist mindestens genauso wichtig für uns, für Deutschland und natürlich für den gesamten europäischen Kontinent. Gerade in der heutigen Zeit, wo wir einfach als vereintes Europa auch eine gewisse Position uns sichern müssen im internationalen Vergleich. Jetzt, man sieht ja, was Amerika so alles durchdrückt jetzt mit ihrem Präsidenten. Da muss einfach ein gestandenes Europa, darf da unter sowas nicht zusammenbrechen. Und dafür sind solche Wahlen einfach essentiell. Mhm. Ich meine, viele sehen quasi jetzt das, was so in der Welt passiert, ne? Und allen voran natürlich das, was in Amerika passiert, als Chance für die EU, weil natürlich der EU nachgesagt wird und Tendenzen waren da durchaus zu erkennen, sich schon sehr stark unter den Scheffel der Amerikaner zu stellen. Und jetzt, dass sich Amerika quasi von Europa lossagt, ja, also das tut, was sich die EU nie getraut hat, sich von Amerika ein Stück weit zu entfernen und selbstständiger zu werden, das können sie jetzt machen, ohne uns auf die Mütze zu kriegen, weil das macht nämlich der Herr Trump für sie. Die Boston Tea Party des 21. Jahrhunderts. Ganz genau. also man begreift das, glaube ich, auch, also zumindest habe ich den Eindruck, schon auch so ein bisschen als Chance, sich untereinander wieder so ein bisschen zu solidarisieren. Und ich glaube, dass wir auch mit Macron ein sehr visionären Europäer in als Regierungschef haben in Frankreich, was er letztendlich umsetzen kann von seinen Visionen, sei fraglich, aber ich glaube, dass der jetzt so die Merkel so ein bisschen ablöst als Vorbild Europäer. Mhm. Und die Geschicke der Europäischen Union in Zukunft maßgeblich gestalten wird. Ja. Man wird sehen. Nichtsdestotrotz, Europäische Union, alles gut. Aber ich denke, dass da dennoch viel zu tun ist. Ich meine, die EU in ihrem jetzigen Status oder in der jetzigen Ausprägung ist ja noch in Anführungszeichen relativ jung. Und bisher gab es halt nicht so diese großen Erschütterungen. Die größte Erschütterung, wo die EU bis jetzt mitmachen musste, war seit 2013 diese massive Flüchtlingskrise. Die Bankenkrise vorher. Die Bankenkrise auch, wobei die, sag ich mal, hauptsächlich eben die USA betroffen hat. Natürlich nach Europa rübergeschwappt ist, aber durch das doch noch relativ staatlich überwachte Bankensystem uns jetzt vielleicht schon getroffen hat, aber nicht in dem Ausmaß, wie man es von Amerika gekannt hat. Nichtsdestotrotz, diese Krise seit jetzt knapp 4 Jahren, 5 Jahren, die hat schon gezeigt, dass es in der EU trotzdem sehr einfach ist, sie aus der Bahn noch zu werfen. Ja. Das hat man ganz klar gespannt, vor allem eben diese kleineren Staaten, die, sag ich mal, wirtschaftlich auch nicht so gut dastehen, die wo halt sehr viel noch aus der EU noch rausholen müssen, weil sie einfach noch nicht auf dem Entwicklungsstand sind wie andere, die größeren Länder, die Industrieländer. Da hat man es halt einfach gemerkt, die haben halt dicht gemacht. Und sowas kann halt eigentlich in so einem großen Raum und in so einem großen Konglomerat darf nicht stattfinden. Dass sich dann einzelne Staaten dann wiederum abspalten und sagen, nö, mit uns nicht. Ja, das ist das. Und da sage ich, da ist es wichtig, dass die EU eben an solchen Krisen auch wächst, zusammenwächst und da auch diese oder die Staaten auch an der Hand genommen werden. Ja, das Interessante ist eigentlich, also du hast vollkommen recht, also dass der europäische Gedanke und dass die Flüchtlingskrise das eben ganz deutlich gezeigt hat, bei weitem nicht in allen Ländern so verwurzelt ist, wie man sich das so wünschen würde und dass da halt sehr viel nationales Denken wieder sich breit gemacht hat in den letzten Jahren. Und vor allem wirtschaftlich. Ja. Es ist halt, weil so, wenn es so wäre, dann könnte man eigentlich wieder zurückgehen zur EWG. Ja. Dass man sagt, okay, wir machen Freihandel, wir machen keine Binnenzölle mehr, wir können wegen mir wieder die Grenzkontrollen eifern, wie auch immer. Was ja de facto wieder stattgefunden hat. Ja, in jedem Zumindest Fall. Man hat halt ein bisschen Richtung weiter ins Land reinverlagert, ja. Dann war es okay. Aber letztlich, wenn man so den Gedanken weiterspinnt, wie es, sage ich mal, teilweise gelaufen ist, dann wäre der Schritt zurück zur EWG eigentlich der einzige sinnvolle Weg. Aber das, nee, wenn man so weiterspinnen würde, wäre das der einzig oder das einzig gültige Resultat aus der Geschichte. Was aber nicht sein darf, weil dafür sind wir schon zu weit. Das Problem ist halt, im Prinzip tritt zwar ein Land der EU bei, aber letztendlich ist es eine Momentaufnahme, es tritt eine Regierung der EU bei. Also das heißt, ein Land, von einer bestimmten Regierung geführtes Land tritt der EU bei und diese Regierung kann wechseln. Und das haben wir in den letzten Jahren einfach erlebt, dass du sagst, okay, plötzlich kommen in diesem Land durch welche Umstände auch immer Personen und Gruppierungen an die Macht, die ganz andere Gesinnung an den Tag legen. Ja, der rechte Flügel kommt jetzt immer mehr durch bei den einzelnen Ländern. Also alles bloß, aber nicht europafreundlich. Ja. Ja, also der europäische Gedanke. Und das ist etwas, man kann mich jetzt wieder mal als Gutmenschen verschreien. Wer das machen mag, ist mir wurscht. Ich finde, dass hat die Bundeskanzlerin als eine der wenigen richtig gemacht. Sie hat diesen europäischen Gedanken hochgehalten und hat den Leuten eigentlich vorgelebt, was es heißt, Europäer zu sein. Ja, die stand halt da wie ein Bollwerk. Genau. Die hat gesagt, natürlich kann man sich jetzt drüber streiten, ja, wir schaffen das und Dinge, wir haben es nicht. Ist vollkommen egal. Es geht darum zu sagen, wir sind Europa. Und wenn sich alle anderen genauso hingestellt hätten, dann wäre das ganz anders gelaufen. Dann wäre das ganz anders gelaufen. Ich denke, Deutschland hat sich oder die Bundeskanzlerin hat sich nicht für den einfachen Weg entschieden. Ja. Klar, andere Länder haben es gemacht. Die haben gesagt, okay, wir ziehen Zaun. Damit ist die Sache gegessen. Das war der einfache Weg. Aber ob das der richtige Weg ist und der nachhaltigere Weg, das wage ich doch sehr zu bezweifeln. Ja, das glaube ich auch. Ja, danke Marco. Ja, gerne. Ich habe die sehr ausführliche Schilderung und Erklärung der EU. Die längste Episode, wir werden immer länger. Die nächste wird noch wie länger. Wie lange haben wir denn heute? Fast 1,5 Stunden. Eieieiei. Ich habe aber noch, bevor wir uns von euch verabschieden. Ach ja, dein Einspieler. Mein Einspieler und zwar jetzt alle, die uns so lange zugehört haben, sagen, ja, aber Marco, was hat die EU jemals für uns getan? Ja, was denn? Ja, für die habe ich jetzt den richtigen Einspieler. Dauert irgendwie 2 Minuten, höret und lauschet, was die EU jemals für uns getan hat. Weg mit dem Euro! Sie haben uns ausbluten lassen, diese Schweine. Sie haben uns alles genommen, was wir hatten. Und nicht nur von uns, sondern auch von unseren Vätern. Und von unseren Vätern. Und von unseren Vätern, Vätern, Vätern. Ja. Und von unseren Vätern, Vätern, Vätern, okay, Vätern. Das reicht, so genau brauchen wir es nicht. Die Frage ist, was haben Sie dafür als Gegenleistung erbracht? ACTA? Was? Sie haben das ACTA gestoppt, das Anti-Piraterie-Abkommen. Ah, ja, stimmt. Das haben die, ja. Und sie haben die Roaming-Gebühren gesenkt. Ja, die Handykosten, weißt du noch, was wir da früher zahlen mussten? Na gut, okay, ich gebe ja zu. Die Akta-Ablehnung und die Handy-Roaming-Gebühren sind Dinge, das hat die EU für uns getan, ja. Und die schönen Straßen? Selbstverständlich die Straßen, das mit den Straßen erklärt sich von selbst, oder? Abgesehen von der Akta-Ablehnung und den Handygebühren und den schönen Straßen. Ein europaweiter Studentenaustausch? Einheitliche Umweltstandards? Ja. Das stimmt, ja. Ich kann meine Schwester jetzt in Frankreich besuchen, ohne Passkontrolle. Ja, offene Grenzen würden wir wirklich vermissen, wenn es die EU nicht gäbe. Und wir können überall arbeiten oder wohnen, ohne jemanden fragen zu müssen. Und das Europaparlament hat als einziges Edward Snowden als Zeugen angehört. Oh ja, du weißt ja, wie viel Angst die nationalen Parlamente von den Staaten haben. Alleine haben wir gegen die NSA nichts in der Hand. Okay. Abgesehen von der ACTA und den schönen Straßen und den Handygebühren und den Austauschprogrammen und den Umweltstandards und den regionalen Förderungsprogrammen und den offenen Grenzen und die Möglichkeit, in ganz Europa zu arbeiten und den Verbraucherschutz und der Anhörung von Snowden und den Datenschutz. Abgesehen von all den Dingen. Was hat die EU jemals für uns getan, hä? Sie hat uns den Frieden gebracht? Frieden? Halt die Klappe! Ja, super. Ja, ihr habt es hoffentlich erkannt. Er war natürlich an Life of Brian, das Leben des Brian angelehnt. Ja, an alle Kenner. Das haben uns die Römer je gebracht. Ja. Ja, gut. Marco. Dann. Ein letzter Satz für dich. Was willst du von mir hören? Willst du von mir wissen? Ich habe lange darüber nachgedacht. Ich wollte mich auch so ein bisschen revanchieren für diese, nein, ich muss dazu sagen, mir hat Spaß gemacht, es war die intensivste Recherche bislang unseres jungen Podcasts aller Zeiten. Ich habe mir dann spontan mal Gedanken darüber gemacht, was wäre denn ein interessantes Thema, was mich interessieren würde, was ich gerne mal in Gänze erschließen würde, und ich finde, es passt so ein bisschen zu der Jahreszeit. Wie entsteht Hitze? Genau, und ich habe eine neue Frage an dich und die lautet, wie funktioniert die Sonne? Okay. Genau. Ja, gut. Das darfst du mir das nächste Mal erklären. Das ist schön, das ist tatsächlich auch ein interessantes Thema für mich. Ich habe da schon auch einige Dokumentationen drüber gesehen und ich habe sowieso so ein Interesse auch so allgemein so ein bisschen an der Astrophysik, jetzt nicht so die physikalische Seite in dem Sinn, aber so grundsätzlich so dieses Universum finde ich sehr interessant und gerade die Sonne so als Lebensspender. Ja, doch, es passt zum Sommer und natürlich hat der ein oder andere hat schon weiß im Groben, was das ist da oben, aber mich würde es einfach mal ganz brennend interessieren, wie die Sonne funktioniert, also was da halt so läuft auf unserem Lebensspender. Ja, da werden wir noch ein bisschen weiter zurückgehen müssen als bis in die 50er. Ja, wahrscheinlich. Und auch ein bisschen weiter vorausgehen als in 2019 zur nächsten Europawahl. Ja. Ja, genau. Aber die Sonne wird die nächste Europawahl in jedem Fall überdauern. Richtig. Wir nicht wahrscheinlich, weil wir bis dahin geschmolzen sind. Jo, ja. Dann bedanken wir uns ganz, ganz herzlich fürs Zuhören, fürs Durchhalten. War eine lange Episode. Ich hoffe, euch hat es einigermaßen Spaß gemacht und einigermaßen interessiert. Wenn ihr uns Rückmeldung, Feedback geben wollt oder uns unterstützen wollt, dann könnt ihr euren Freunden von uns erzählen. Richtig, ihr könnt uns auf Twitter folgen. Ihr könnt uns aber auch auf Facebook folgen. Oder einen Kommentar für diese Episode abgeben. Oder irgendeine andere. Ihr könnt uns eine Nachricht schreiben. Mir, Bömi oder uns beiden. Also ihr könnt uns auch Fragen vorschlagen. Immer her damit. Aber bitte dann nur einem von uns beiden. Ja? Genau, das ist nur der, die beantworten wird. Ihr könnt uns mit 5 Sternen auf iTunes bewerten. Ja, ihr könnt uns auf panoptikum.io empfehlen. Ihr könnt über unseren Referral-Link bei Amazon einkaufen. Genau, oder ihr lasst uns eine kleine Sach- oder Geldspende zukommen, die den Betrieb dieses Podcasts weiter ermöglicht. Die Links dazu findet ihr in den Shownotes dieser Episode im Podcatcher eures Vertrauens oder auf unserer Homepage aha.exclamatio.de. Auch in den Shownotes findet ihr, ich glaube, 16 oder 17 Links zu dem heutigen Thema. Ich hoffe, euch hat Spaß gemacht. Wir bedanken uns ganz herzlich fürs Zuhören, sagen und Tschüss. Und geht wählen. Genau, geht wählen. Und das Allerwichtigste, bleibt neugierig. Macht's gut. Ciao. Tschüss.